den Lärm stoppen und das Unrecht beenden. Was sind die größten Feinde hier in unserem Land? Bequemlichkeit, Dummheit und Ignoranz. Wenn ihr nicht bereit zu kämpfen seid, habt ihr bereits verloren. Willkommen zu eurem eigenen toten Tag.